Crystal ist höchst wirksam. Das Problem, je schneller und intensiver das Hirn von einer Substanz überflutet wird, desto größer die Abhängigkeit. Das macht die Crystal-Sucht stärker als die anderer Drogen. Die Folgen sind verheerend. Es gilt als die schlimmste Droge der Welt. Crystal Meth. Bereit für mehr! Doch die Zeiten haben sich geändert. Ich habe Crystal Meth mitgebracht. Ziehen wir es uns als Vater und Sohn gemeinsam rein. Ihr Fotzen!